Weiter haben wir nicht verloren. Nicht wie diese Welt, für den Tag zu Scheiße. Haben wir uns trotzdem die Kämpfe besprochen. Der Kampf geht weiter, der Kampf geht weiter.